Herzlichen Glückwunsch, Mutterhead, zum 40. Geburtstag. Ja. Hier ist Lost Mixtape Nummer ungefähr 9 oder 10. Glaube ich. Das müsst ihr selber nachgucken. Jawohl. Ja, die Geburtstagssendung für Lemmy, der allerdings erst im Dezember Geburtstag hat, glaube ich, und die kommt 70 später, denn Jahre die. alt wird. Und ja, Mutterhead hatte, glaube ich, schon im Juli sein 50. Was? 50. Bühnenjubiläum. 40. Hör mal, wir sind immer noch beim 40. Okay, 1975 jedenfalls, genau. Kann ich so gut rechnen. Erste Mal aufgetreten, es war ja doch 75, erste Mal. Eben haben wir das Lied Iron Fist gehört von der Birthday Party von 1985, das war dann das 10-Jährige. So, und wir ziehen jetzt gleich mal durch und hören uns ein paar schöne Motorhead-Lieder an. Und weiter geht's mit, was für Motorhead typisch ist. Sex, Drugs und jetzt kommt noch die Portion Rock'n'Roll dazu. Rock and roll to save me from the cold. song. I swear I love them all. I don't care if they're small. I don't care if they're tall. I love them anyway. I got rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll to save me from the cold. And if that's all there is, it ain't so bad. I got rock and roll. It satisfies my soul. If that's how it is, it ain't so bad. I got rock and roll. Save me from the cold. If that's all there is, it ain't so bad. I got rock and roll. It satisfies my soul. That's how it has to be. I won't get mad. I got rock and roll. To save me from the cold. Coole Nummer. Rock'n'Roll von der gleichnamigen LP von 1987. War auch eins meiner ersten Lieder, was ich im DDR-Hörfunk oder beziehungsweise war ja auch NDR2, gab es ja auch eine Metal-Sendung, halt einfach zu DDR-Zeiten schon auf Kassette hatte. Und da waren auch noch andere Lieder dabei von der Platte und auch so noch ein paar Klassiker wie Ace of Spades und Orgasmotron und so. Und da war natürlich die Faszination für Motorhead schon sofort geweckt. So, und das war jetzt die Nummer, wo auch schon zwei Gitarristen am Start waren. Der gute alte Wurzel, der leider schon verstorben ist, und Phil Campbell, der jetzt ja bekannterweise schon lange bei Motorhead dabei ist. Aber die gute goldene Zeit von Motorhead, für viele, von vielen manchmal so bezeichnet, war ja dann die Zeit, wo Eddie Clark und Phil the Animal Taylor am Schlagzeug und Eddie an der Gitarre unterwegs waren, und da kamen dann auch etliche Klassiker-LPs zustande. Und wir steigen jetzt hier mal ein bei der Bomber von 79 mit dem Lied, oder 80, was weiß ich, mit dem coolen Song Sharpshooter. Yes! Ja, das war Sharpshooter von Motorhead. Ich selber hatte eigentlich nur die No Sleep Till Hammersmith, die Live-Platte. Die habe ich aber auch, glaube ich, erst 89 oder so gekauft. Und mir ist jetzt nur neulich, als ich so ein frühes Londoner Punk-Fanzine Sniffin' Clue gelesen habe, da wurde auch Motorhead sehr oft rezensiert und auch, glaube ich, auch andere Metal-Bands standen damals auch bei den Punks hoch im Kurs. Blue Oyster Cult zum Beispiel. Ach ja. Ja, die wurden da interviewt in der ersten Ausgabe des Fanzines Sniffin' Clue von 1976. Aha. Und ja, jetzt haben wir auch wieder was Frühes von Motorhead. Was eher Frühes, genau. Und Blue Oyster Cult, du hast es gerade erwähnt, war dann das zweite Konzert, wo Motorhead im Hammersmith Odeon in London, wo sie ja irgendwann schon zur Stamm- und Hausband zählten, haben dort für Blue Oyster Cult mal eröffnet und wurden halt von der Band nicht gerade freundlich behandelt, weil sie halt nur eine kleine lumpige Vorband war und Blue Oyster Cult eine ganz große Nummer zu der Zeit. Das hat sich aber dann schnell gewendet. 19. Und Oktober 1975 war das richtig, Konzert. Jawohl, hast du schön gegoogelt. Wikipedia. Naja, gut. Ja, aber wir gehen jetzt mal noch ein kleines Stückchen zurück und zwar Richtung On Parole, also ein Album, was ich eigentlich auch sehr schätze. Wobei, ja, das manchmal in der Diskografie ein bisschen untergeht, weil es halt noch nicht in der klassischen Besetzung ist und auch erst später veröffentlicht wurde, nachdem Motorhead ja dann erfolgreich waren, so nach Overkill und so. Und Parole noch eingespielt von Larry Wallace an der Gitarre und Lucas Fox, teilweise nur am Schlagzeug, der wurde dann schnell ersetzt durch Phil the Animal Taylor. Und ich finde die Platte sehr cool und die hat was und zeichnet auch schon viel so ab, was da noch kommen soll in der Zukunft von Motorhead. Und wir hören jetzt das Lied On Parole. Ja, On Parole, auch eine sehr coole Nummer. Das klingt nach Freiheit und einem ausgestreckten Mittelfinger. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Motorhead, zum 40. So, wir gehen mal weiter im Text. Natürlich, wenn wir schon in den ganz frühen Tagen sind, kommen wir um Hawkwind nicht herum. Und das war ja auch eine extrem coole Band, wo Lemmy ja auch mal ein paar Jahre tätig war. Die ganz frühen Sachen, so Harry on Sundown, das erste Lied von der ersten Hawkwind, das sind auch coole Space-Rock-Hymnen. Und Lemmy hat ja zu Hawkwind-Zeiten schon ein paar Songs geschrieben, die dann auch auf der On Parole gelandet sind, wie zum Beispiel hier Lost Journey oder The Watcher, was aber in der Hawkwind-Version noch sehr LSD-mäßig klang. War nicht Mutter jetzt sogar auch irgendwas von Hawkwind oder war ja, genau, das war ein Name aus einem Lied oder ein Lied? Hilmer, das war jetzt genau das, Wikipedia. Das Stichwort. Nein, du hast jetzt ein sehr gutes Stichwort geliefert, weil genau das Lied spielen wir jetzt auch. Das war das letzte Lied, was Lemmy mit zu Hawkwind-Zeiten noch komponiert hat. Und das war natürlich der Song Motorhead. Total amnesia. Get some medical anesthesia. Come on. cool. Das war jetzt die Hawkwind-Version von Motorhead. Und so zu der Zeit, Warrior on the Edge of Time, in der letzten Platten von Hawkwind, wo Lemmy mit dabei war. Ach ja, wir sind ja immer noch bei Lost Mixtapes Nummer 10 mit alles Gute, Motorhead. 40-jähriges Jubiläum von Motorhead, jawohl. So, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt kommen wir mal zu der Phase mit Fast Eddie Clark. Ja, alle haben schon drauf gewartet, jetzt geht's los. Okay, spielen wir mal was von der Overkill-Platte. Ein übelster Klassiker, das selbst betitelte Titelstück ist immer noch eine Wahnsinns-Krachhymne und das mit Double Bass und allem drum und dran. Die kennt natürlich schon jeder. Jetzt spielen wir mal Tear Your Down. 1, 2, 3, 4. Drive Here, Tear You Down von der Overkill-Platte und danach kam die Bomber, da hat man vorhin schon das Lied Sharpshooter gehört und wir machen jetzt gleich mal zügig weiter zum 40. Geburtstag von Motorhead. Moment. Von der Ace of Spades-Platte natürlich. Ace of Spades ist auch jedes Mal, kriege ich Gänsehaut bei dem Lied, weil es einfach mal geil ist, aber wir sind ja hier bei Radio Blau und da spielen wir auch mal Sachen, die nicht ganz so bekannt sind oder so ähnlich. Jedenfalls kommt jetzt The Hammer. Dream. shooting out your light, bring you eternal night. And your eternal tricks begin to make me sick. The only thing I know is that you touch and go. Ah, don't you panic, babe. Don't look around. Believe me, the hammer's gonna bring you down. Ja, the hammer is coming down on you, der Hammer kommt immer und dann ist ewige Nacht, eternal night, haben wir jetzt gehört. Er war wahrscheinlich ziemlich Drogen- oder Alkoholproblematik, die da erklärt wird. Aber jetzt gleiten wir wieder über zum nächsten Lied. Genau, und wir gehen jetzt mal in die Phase, die Eddie Clark Phase hatten wir ja jetzt quasi schon durch. Ist ja auch wirklich großartig alles. Und ja, dann gab es den Split. Ach ja, 40 Jahre Motorhead. Happy Birthday Motorhead. Alles Gute. Alles Gute, genau. Und jetzt gehen wir mal in die etwas unterbewertetere Platte. Gehen wir mal dort hinüber, hinzu. Und zwar geht es jetzt um die Another Perfect Day. Ist auch ein sehr cooles Album, sehr melodisch ausgefallen. Kein Wunder, weil ja da der ein ehemaliger Tennessee-Gitarrist Brian Robertson eingestiegen ist, der sich aber nicht unbedingt als Motorhead-tauglich erwiesen hat. Deswegen gab es nur die eine Platte, die aber trotzdem ziemlich cool ist. Und jetzt kommt das Lied Shine. Yeah. 40 Jahre Motorhead. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's im Text. Wir hatten gerade das Lied Shine von der Another Perfect Day Platte. Danach gab es einen kleinen Umbruch bei Motorhead. Der erste größere Umbruch, wenn man es so nimmt. Filthy, Zenimal Taylor, der Drummer, ist mit Brian Robertson hier, wollte irgendwie kommerzielle Richtung einschlagen und hat Motorhead verlassen. Dann scheint Lemmy plötzlich ohne Gitarristen und Drummer da. Hat es aber cool hingekriegt und diesmal mit einem Doppelpack. mit Wurzel und Phil Campbell. Waren auf der No Remorse, auf der Best Of schon 4 coole Lieder drauf, die dann in der Orgasmatron-Besetzung schon eingespielt wurden. Und Orgasmatron ist ja auch ein absoluter Knaller, ist deutlich härter als jetzt die Platten davor. Und da steigen wir jetzt mal ein mit dem Lied Mean Machine. Einwandfrei, das war ja ein richtiger schöner Knaller von der Orgasmatron-Scheibe. Auch mit dem Titelstück Orgasmatron, was auch ja, einen sehr coolen Text hat, so in 3 Strophen zusammengefasst, dass Religion, Politik und Krieg scheiße ist. sehr kompakt. Und ja, Filthy the Animal Taylor kam dann auch ganz schnell wieder zurück, denn entsprechend zu der Rock'n'Roll-Platte von 87. Hatten wir ja vorhin schon was, da kommt auch noch ein kleiner Schmankerl später. Und jetzt schneiden wir mal ein Kapitel an, was Lemmy wahrscheinlich sehr cool finden würde. Und zwar geht es nämlich um Balladen. Ja, er hat dann 91 kam dann die auch absolut grandiose 1916-Platte raus, die ja so vielschichtig und abwechslungsreich ist. Und da auch manche Motorhead-Fans erstmal komisch geguckt haben, weil da dann so sehr ruhige Klänge mal am Start waren, aber Lemmy hat da echt ein cooles Talent für, auch mal eine Ballade rüberzubringen in dem Sinne, und das war ja in dem Fall das Titelstück selber, was ja wirklich unter die Haut geht, was ja nur mit Cellos gespielt ist und diesen Wahnsinn im Ersten Weltkrieg schildert, und ja, dann gab es noch die andere Ballade, Love Me Forever. Somebody's heart. Oh, my love. Jawohl, wir sind immer noch bei 40 Jahre Motorhead. Gerade mal ein paar balladeskere Töne gehört, aber auch eine übelst coole Nummer. Und das hat der Lemmy dann auch, hat er wahrscheinlich Mut gefasst und das auch fortgeführt dann auf der March or Die mit Ain't No Nice Guy, mit Ozzy zusammen, jawohl. Und auch auf der coolen Bastards-Platte mit Don't Let Daddy Kiss Me und so. Und wir bleiben mal kurz bei der 1916, weil was wäre ein Motorhead ohne Rock'n'Roll? Und da gibt es natürlich eine super Spitzennummer und das ist Angel City. Angel City von Motorhead. Wir sind immer noch in unserer Motorhead Geburtstagssendung. Angel City war vielleicht ein Bezug zu Lemmys und Motorheads Aufenthalt in den USA. Lemmy. Nur Lemmy ist dann übergewandert nach in L.A. L.A., genau. Die Poserstadt L.A. Angel City, ain't no pity, keine Gnade in Angel City. Ja. Und wir blenden jetzt aber wieder über zum nächsten genau. Lied. Weiter geht's. 1916 war das letzte vollständige Album, wo Filthy Zenimal Taylor quasi noch als Drummer verpflichtet war, dann hat er leider geschwächelt und Lemmy hat ihn dann auf March or Die, was danach rauskam, ersetzt durch Mickey D. Auch ein sehr guter Schlagzeuger, keine Frage, aber finde ich persönlich, der ist halt ein richtiger Metal-Drummer und der fehlt so ein bisschen dann der Groove, den Zenimal Taylor immer drauf hatte. Der ist ab da ein bisschen verloren gegangen. Nichtsdestotrotz haben Motorhead erstklassige Platten rausgebracht, keine Frage. Mickey D. auch bekannt natürlich beim großen King Diamond, hat er auch etliche Klassiker eingespielt. Dann können wir gleich mal hören, was Mickey so drauf hat und spielen mal von der sehr guten und sehr abwechslungsreichen Platte Bastards das Lied Burner. Das war Burner Mickey D. Wir sind jetzt hier schon fast am Ende, müssen jetzt ein bisschen schnell machen, damit wir die Songs noch unterkriegen. Wir gehen mal kurz auf die Punkphase mit ein. Was heißt Punkphase? Motorhead waren ja schon immer vom Punk stark beeinflusst und hier kommt jetzt diese äußerst coole Hommage an die großartigen Ramones. Bye. Ramones. Ja, das war die Verankerung im Punk. Die waren ja auch mit The Damned befreundet. Die anderen Clash und so fanden sie nicht so gut. Aber jetzt nochmal Girls School, oder? Und danke nochmal fürs Zuhören und für die Sendung 40 Jahre Motorhead. Und nicht vergessen, am 24. Dezember nicht nur Happy Birthday, lieber Jesus Christus singen, sondern auch Happy Birthday, lieber Lemmy. Und jetzt Rauschmeißer, Please Don't Touch mit Girls School. Lost Mixtape sagt tschüss. Ciao. Tschüss. Drunk, you know I felt like